Nur ein Volk in Waffen, spricht ein gültig Wort, kann ein Deutschland schaffen ohne Brudermord. Waffen, Waffen, Waffen in des Volkes Faust, dass es allen Pfaffen, allen Junkern graust. Waffen, kein Geklügel, männlichen Entschluss, rühre deine Flügel, deutscher Genius. Georg Herwig, 1918.